Hörfunk. Die Stimme der Senioren. Das Magazin aus der Radiowerkstatt im katholischen Bildungswerk. Guten Abend, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Sonntag, der 3. April 2016 und 19.04 Uhr. Wir freuen uns, Sie zu der Sendung Die Stimme der Senioren im Bürgerfunk Ihres Lokalsenders Radio RSG begrüßen zu können. Wir, liberale Senioren, gestalten eine Sendung, die, so hoffen wir, alle Menschen in dieser Stadt interessieren kann. Unser heutiges Thema: Familienhilfe in Solingen. Was ist nun Familienhilfe? Wie wird womit geholfen? Wer hilft? Welche Familie braucht oder will Familienhilfe? Diese und anderen Fragen wollen wir nachgehen und haben uns dazu einen Gast eingeladen, der sachkundig Auskunft geben kann. Es ist Frau Almut Reck, Leiterin der Familienhilfe beim DPWV, Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverein. Frau Reck wird sich gleich noch selbst vorstellen. Es fragen und diskutieren noch Dr. Stefan Gödecke und Dieter Wagner. Mein Name ist Jürgen Hans und ich führe Sie durch diese Sendung. Hergestellt wird die Sendung in der Radiowerkstatt des katholischen Bildungswerkes für Wuppertal, Solingen und Remscheid im Caritasverband Solingen. Technische Leitung, wie immer, André Müller. Genug der Vorrede, wir beginnen nun, wie immer, mit unserem Lied Du kannst nicht immer 17 sein von Chris Roberts. Hier ist die Stimme der Senioren im Lokalsender Radio RSG, unser heutiges Thema Familienhilfe in Solingen. Frau Reck, stellen Sie sich doch bitte kurz unseren Zuhörern vor. Ja, gerne. Guten Abend. Ich bin Almut Reck. Ich arbeite bei der Paritätischen Sozialarbeit und bin dort in der Familienhilfe tätig. Ich bin Sozialpädagogin und bin bereits seit 1998 in diesem Bereich tätig. Ja, vielen Dank. Frau Reck, kommen wir zu dem Begriff Familienhilfe. Was leistet Familienhilfe? Ja, vorweg möchte ich erst mal anmerken, dass es ja zu allen Zeiten Eltern, Familien gegeben hat, die an ihren Grenzen gekommen sind, die Unterstützung benötigen und die sich nicht immer getraut haben, Hilfe anzunehmen. Heutzutage gibt es dieses Angebot Familienhilfe. Dahin können sich alle Eltern, die Probleme haben, wenden und diese Hilfe beantragen. Es gab schon früher Menschen, die Familien unterstützt haben, die Fürsorgerinnen oder die sozialpädagogische Familienhilfe. Heutzutage heißt es flexible ambulanten Hilfen zur Erziehung, ganz kurz FLEX genannt. Herr Dr. Gödecke, Sie hatten eine Anmerkung. Wenn ich Familienhilfe gehört habe, dann dachte ich immer, das geht auch um materielle Not. Nun ist ja als Beiwort sozialpädagogische Familienhilfe als Begriffserklärung und dann weiß man, es geht also um Pädagogik und um soziale Brennpunkte, soziale Fälle. Also es hat nichts mit materieller Versorgung von Familien zu tun. Nicht ausschließlich nicht. Sondern es passiert natürlich auch, dass Familien Schulden haben, in finanzielle Not geraten sind und dann ebenfalls Unterstützung bekommen können, wenn die Familienhilfe eingesetzt ist, die aber grundsätzlich ja vom Jugendamt eingesetzt wird und darum sich auf den Blick auf die Kinder richtet. Herr Wagner. Vielleicht können Sie einfach mal ein Beispiel geben für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn Sie jetzt heute Morgen ins Büro kommen, liegt ein Fall auf dem Tisch, was könnte das für ein Fall sein und was machen Sie damit? Ja, wenn ich ins Büro komme und einen Anruf dort liegen habe, dann setze ich mich erstmal mit dem Jugendamt in Verbindung. Aber es kommen natürlich auch anders Familien zu uns. Zum Beispiel, dass im Kindergarten einer Erzieherin aufgefallen ist, dass eine Mutter sehr beansprucht ist, sehr überfordert ist und diese dann die Mutter zu uns schickt in die Beratung. Da meldet sich zum Beispiel bei uns in der Beratung eine alleinerziehende Mutter. Sie hat zwei Kinder, einen Jungen, der ist 6 Jahre alt, ein Mädchen, das ist 4 Jahre alt. Die Mutter ist sehr am Ende und sagt weinend, ich kann nicht mehr. Es bricht so richtig aus ihr raus. Der Vater hat sie gerade verlassen und sie mit beiden Kindern alleine gelassen. Beide Kinder leiden sehr unter der Trennung, machen Probleme im Kindergarten, in der Schule. Vor allen Dingen aber ist der Junge sauer und sagt immer wieder, sie ist schuld daran. Der Papa ist gegangen, weil sie daran schuld ist. Jetzt muss ganz viel geregelt werden und dazu kommt auch noch die psychische Belastung der Mutter. Sie sitzt im Loch, hat keine Struktur mehr im Alltag, der Haushalt ist chaotisch und sie sieht nicht mehr die Bedürfnisse ihrer Kinder. Und dann kommen immer wieder die Beschuldigungen von ihrem Sohn. Diese Mutter wird natürlich erstmal beraten, sich Hilfe holen zu lassen. Sie geht zum Jugendamt, vielleicht auch mit der Unterstützung von der Beraterin. Und dort kommt sie an und lässt sich darauf ein, dass sie die Hilfe beantragt. Und dann geht es erstmal los. Dieser Mutter konnte durch die Familienhilfe dann geholfen werden, dass sie in einem oder in 1,5 Jahren alleine wieder den Erziehungsauftrag übernehmen konnte. Das wäre so ein Beispiel. Ja, wie sieht dann das konkret aus? Das heißt, hier geht es ja jetzt nicht um Geldzahlungen, sondern es geht darum, dass jemand die Mutter an die Hand nimmt und mit ihr versucht, das Leben neu zu ordnen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das heißt, sie oder die Helferin ist dann in der Familie und kümmert sich mit um die Erziehung der Kinder und die um Hilfe bei der Mutter. Ja, das stimmt. Unsere Familienhelfer und Helferinnen sind ganz, ganz dicht in der Familie. Sie gehen ja nach Hause, sie sehen das Umfeld der Familie und sie sehen dort auch, wie die Familienmitglieder miteinander umgehen. Wo Knackpunkte liegen, an welchen Punkten sich jetzt Streitpunkte entwickeln. Aber es geht immer, wenn ich unterbreche, es geht immer um Familien mit Kindern. Es geht immer um Familien mit Kindern, weil das Jugendamt der Auftraggeber ist. Und das Jugendamt hat den Auftrag, dass es Kindern gut geht. Ja, Herr Dr. Gödecke. Frau Reck, Sie haben da eben ein sehr bildhaftes Beispiel genannt, wo auch wirklich erkannt wird, da herrscht Not. Die Mutter erkennt, dass sie Hilfe braucht, sie geht hin, ihr wird Hilfe zuteil. Es gibt aber auch durchaus Fälle, so könnte ich mir vorstellen, da wird auch hingewiesen darauf, dass das Kind auffällig ist einer Familie, aber die Familie sagt, habe ich nichts mit zu tun, in meiner Familie ist alles in Butter. Wir leben in einer tollen, modernen Familie, bei uns geht alles wie geschmiert. Die wird nie zum Sozialamt bzw. zum Jugendamt gehen. Wie kann man denn so einem Kind trotzdem helfen, das offensichtlich aus Sicht von Kindergarten und Schule in Not ist? Ja, das ist natürlich eine sehr diffizile Frage. Man muss ja aufpassen, dass man die Eltern darum oder die Eltern wirbt, dass sie sich Hilfe holen. Gut, wenn die Schule oder die Lehrer sehen, das Kind kommt nur noch schmutzig und verhaltensauffällig in die Schule, hat die Lehrerin natürlich schon mal einen Blick darauf, dass es dem Kind nicht gut geht. Meistens und eigentlich immer finden dann Gespräche mit den Eltern als allererstes statt. Korrekt, das meine ich nicht. Das Kind kommt nicht schmutzig und ich weiß nicht, wie verlottert dahin, sondern das kommt adrett gekleidet in den besten Designerklamotten in die Schule und das ist trotzdem auffällig. Dieses Kind meine ich. Also verhaltensauffällige. Verhaltensauffällig, ja. Das zum Beispiel ADS oder sonst was schon hat. Ja, aber selbst das ist ja dann auch so, dass die Lehrerin erstmal das Gespräch mit der Mutter suchen muss. Oder mit dem Vater, mit den Erziehungsberechtigten. Und diese Gespräche sollen ja bewirken, dass sich etwas verändert. Es ist auch erstmal ganz schwer für Eltern zuzugeben, dass bei mir was nicht stimmt oder bei uns was nicht stimmt. Und sie werden immer erstmal versuchen, die Fassade oben zu halten und sich nicht zu outen. Wenn es aber dann wirklich so ist, dass das Kindeswohl, so sagt man in der Fachsprache, gefährdet ist, gibt es einen Paragraph, den Paragraphen 8a, Kinderschutz. Und dieser Paragraph greift, wenn Kindern es nicht gut geht, sodass auch Lehrer sich eine Beratung holen können bei einer Kinderschutzfachkraft, die auch bei uns im Familienhilfezentrum vorgehalten wird, und sich beraten lassen können, was sie jetzt tun können. Es können sich auch an unsere Fachkraft, Kindergärtnerinnen, Kinderärzte, irgendwelche Nachbarn, die denken, wir können das nicht festmachen, aber da stimmt was nicht. Wir kommen zum ersten Lied, das Sie mitgebracht haben. Das erste Lied ist von Stefan Gwildes, Immer weiter. Hier ist die Stimme der Senioren in ihrem Lokalsender Radio RSG. Unser heutiges Thema: Familienhilfe in Solingen. Nun gibt es ja immer die Frage, wie komme ich an Informationen daran? Und da gibt es eine Seite der Stadt Solingen unter Familienhilfe in Solingen zu finden, wenn man es sucht im Internet. Dort stehen alle Träger drauf, die solche Hilfen anbieten. Und die sind alle mit der Telefonnummer aufgeführt. Das heißt also, um das aufzunehmen vorweg, jeder kann sich an eine dieser Institutionen wenden und bekommt dann eine Hilfe. Zunächst mal, um weiter auf dem Weg, wie bekomme ich Familienhilfe, gehen zu können. Das heißt, Sie haben eben ein Beispiel genannt, Sie begleiten dann zur Not zum Jugendamt oder zu den entsprechenden Stellen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. So, das heißt also, Sie sind sozusagen die Hilfestellung beim Antrag letztlich. Ja, wir beraten die Eltern. Ja. Es ist dann nicht immer so, dass sie eine Hilfe beantragen müssen oder dass das der richtige Weg ist. Aber sie werden dann einfach beraten, wo sie sich sonst noch hinwenden können. Ja. Herr Wagner. Frau Recke, das Ganze kostet ja Geld. Wie ist das eigentlich mit der Finanzierung? Es ist so, dass die Familienhilfe von der Stadt bezahlt wird, dass wir, wenn wir Menschen einsetzen, eine Refinanzierung bekommen auf Grundlage von Fachleistungsstunden. Das ist mit der Stadt ausgehandelt. Weil aber die Stadt oder das Jugendamt der Auftraggeber ist und auch bezahlt, muss dieser Antrag immer über das Jugendamt gestellt werden. Das heißt, wenn diese Familienhilfe Flex eingesetzt wird, muss das Jugendamt den Auftrag geben. Da geht kein Weg dran vorbei. Also ganz konkret für die Familie, die jetzt zu Ihnen kommt und sagt, ich habe hier Probleme, ich brauche Beratung. Das kostet die Familie, wenn gesagt wird, jawohl, das stimmt, kein Geld. Die müssen nicht quasi Eintrittsgeld bezahlen für jemanden, dass der kommt, sondern das zahlt die Stadt. Genau, so ist es. Es ist kostenneutral für die Betroffenen. Das hat auch den Grund, dass eben die Familien dadurch auch leichter zusagen können oder Hilfe beantragen können. Wie ist denn die Rollenverteilung zwischen Jugendamt und Ihnen und den Verbänden? Man könnte natürlich sagen, das läuft ja parallel, aber Sie haben ja offenbar ganz unterschiedliche Herangehensweise und auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Das Jugendamt ist auf jeden Fall eine Weisungsbehörde und führt das Wächteramt aus. Die sind Kontrollinstanz und müssen gucken, dass es den Kindern gut geht. Ihr Interesse ist allerdings, nicht irgendwie Kinder rauszunehmen auf Biegen und Brechen, sondern das Interesse ist, Unterstützung zu geben im Alltag, damit die Kinder so lange wie möglich in den Familien verbleiben können. Manchmal ist es natürlich so, dass Eltern Angst haben, sich ans Jugendamt zu wenden. Dann können sie selbstverständlich in die Familienhilfezentren kommen, um sich dort beraten zu lassen. Denn wir sind nicht das Jugendamt. Aber wir können begleiten zum Jugendamt, sodass Ängste abgebaut werden können. Ja, das ist ja eine ganz wichtige Information. Klar ist, dass Sie nicht das Jugendamt sind, aber dass Sie auch die Begleitung machen. Genau, das machen wir. Und so eine Hemmschwelle, um Hilfe zu suchen, abgebaut wird. Ja. Welche Organisationen bieten eigentlich alle diese Hilfen an? Ja, hier in Solingen sind es die großen freien Verbände, Sozialverbände, einmal das Diakonische Werk, die Caritas, die AWO und der Parisozial, also der Paritätische. Es gibt allerdings auch private Anbieter, die sich dann beim Jugendamt mit einem Leistungsangebot angeboten haben. Die werden auch eingesetzt. Ah ja, Herr Dr. Gödecke. Es sind also vier Sozialverbände, die sich um das Thema Familienhilfe bemühen. Vier große Sozialverbände. Vier große Sozialverbände. Kleinere ja auch noch. Und es ist ja kaum vorstellbar, dass die nun alle das Gleiche machen oder sogar dasselbe. Sondern dass die sich die Arbeit aufteilen, entweder regional oder nach den Aufgaben. Sie haben allein neun Unterorganisationen in Ihrer flexiblen ambulanten Hilfe. Das sind neun Arbeitsfelder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Verband diese neun Arbeitsfelder auch bearbeitet, sondern dass sie sich da unterscheiden. Ja, das ist richtig. Die Verbände sind in den unterschiedlichen Stadtteilen angesiedelt. Das Diakonische Werk ist in der Stadtmitte ansässig. Die Caritas Burg Höscheid, die AWO Merscheid Ohlix auf der Höhe und der Parisozial ist für Wald und Gräfrath zuständig. Die Verbände haben Schwerpunkte, die sich gerade auch an dem Bedarf der Stadtteile orientieren. Da gibt es eben in der Stadtmitte ganz andere Jugendklicken, die da zugange sind, wie zum Beispiel im Waldgräfrath. Was in Waldgräfrath wichtig ist oder häufig auftritt, da gibt es eben die Behindertenorganisationen oder die Behindertenschulen, sodass wir auch einen großen Part haben in 1:1 Betreuung in Schulen oder Kindergärten, also in der Eingliederungshilfe. Also es ist sicherlich so, dass die großen Bereiche von allen abgedeckt werden, wie die Flex, die flexiblen Hilfen, aber dass eben Erziehungsberatung oder therapeutische Angebote sich schon unterscheiden in den Verbänden. Wir kommen zum nächsten Lied. Ja, das nächste Lied ist von Tracy Chapman und heißt Open Arms. What you need, baby, I'll stop the clocks. If you're looking for something, baby, I got what you want. If there's one thing to remember, don't forget, these are open arms. Open arms. Open arms. Open arms. Sie hören die Stimme der Senioren in Ihrem Lokalsender Radio RSG. Unser heutiges Thema: Familienhilfe in Solingen. Frau Reck, Sie haben eben eingangs erzählt, dass Sie schon viele Jahre in diesem Beruf tätig sind. Das führt mich zu der Frage: Wie haben sich Bedarf und Leistungen entwickelt? Ist die Familienhilfe heute anders als vor beispielsweise 20 Jahren? Ja, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass es immer wieder Familien gab, die an ihre Grenzen gekommen sind und damals auch schon Hilfe bekommen haben. Die Hürde, nach Hilfe zu fragen, ist natürlich sehr hoch gewesen und die Inhalte haben sich sehr verändert. Ja, die Hilfe orientiert sich ja immer an der Gesellschaft und an den Themen, die Familien bewegt. So sehe ich heute, sind Kinder und Jugendliche ja viel, viel stärker als früher in der digitalen Welt unterwegs. Freundschaftsgruppen werden über Facebook und über WhatsApp gepflegt. Und die Peer-Gruppen, also die Grundgruppen für die Kinder, die haben gar nicht mehr so einen großen Stellenwert. Oft haben die Kinder gar keine Freundschaften mehr. Oder was haben früher die Kinder draußen gespielt und sind draußen Die typischen Klicken. Genau. Und heutzutage ist das ganz, ganz schwierig geworden, Kinder zu motivieren, auch wieder Dinge draußen zu unternehmen. Im Internet wird gemobbt, wird diffamiert, wird gesagt, wie man auszusehen hat. Das Outfit hat einen ganz hohen Stellenwert bekommen. Und Familienkodex ist sehr in den Hintergrund getreten. Es ist für die Kids eine ganz, ganz große Belastung, immer in zu sein. Außerdem sind sie auch sehr schnell und sehr bald schon in Richtung Drogen unterwegs oder können dort auch verführt werden. Von welcher Altersgruppe sprechen Sie jetzt? Ja, das geht schon ab 9, 10 Jahren los. Das ist manchmal schon sehr, sehr früh, sodass die Eltern oft gar nicht so richtig mitkriegen, dass die Kinder schon unterwegs sind. Aber das ist dann ein schleichender Vorgang, das oder? Das ist ein schleichender Vorgang, Und viele Eltern sind dann schon so ausgebrannt, dass sie selber schon psychische Erkrankungen bekommen und nicht mehr die Kraft haben, angemessen zu reagieren. Es hat sich auch verändert, dass manche Eltern selber keine guten Vorbilder mehr hatten. Dass sie schon in Familien aufgewachsen sind, wo die Väter nicht mehr da waren und Grenzen setzen konnten. Aber da reden Sie jetzt dann bei den Eltern von denen, die jetzt Mitte 20 sind. Oder reden Sie von einer älteren Gruppe? Weil die Mitte 20 sind, da sind ja schon mit Internet fast groß geworden. Ja, ja, eben. Das ist ja das, dass sie auch selber keine Vorbilder mehr hatten, wie Familie anders gehen kann. Und wir haben die Familien zwischen 20 und 35. Das sind die jungen Familien, die wir betreuen. Herr Dr. Gürdecke. Das Wort Familienhilfe ist mir so wichtig. Kann es sein, dass die Familie in Gefahr ist? Dass man also schon gar nicht mehr von Familienhilfe sprechen kann, sondern von Einzelfällen. Also nur noch von, sage ich mal, Patienten sprechen muss. Also den Kindern und im Grunde genommen auch schon den Eltern. Ich denke, das ist dann noch eine zweite Diskussion, die man aufmachen könnte. Hier geht es ja noch darum, dass man die Familien unterstützt. Und wir in den Familien arbeiten und versuchen wieder ein Gemeinschaftsgefühl für Familien zu wecken. Und ja, auch die Kinder und die Eltern anzuleiten, was man machen kann, um wieder was Gemeinsames zu machen und nicht nur jeder vor seinem Computer und Handy zu sitzen. Meine Frage zielte eben darauf hin, wie hat sich die Hilfe verschoben? Sie sagen, jetzt ist es so, dass vielfach der Riesenkonsum an Internet Schwierigkeiten in der Familie bringt, wo die Eltern keinen Zugriff mehr auf ihre Kinder finden oder keinen Zugang mehr zu ihren Kindern finden. Das war doch sicherlich vor 25, 30 Jahren anders. Ja. Da sind ja die Familien nicht mit dem Internet groß geworden. Das heißt, wo lag denn da der Schwerpunkt, wenn wir sehen, wie sich das so verschoben hat? Und dann ist natürlich die Frage, gelingt Ihnen oder gelang Ihnen ja in der Vergangenheit immer, die Familien dann nicht auf den rechten Weg zu bringen, aber doch zu helfen, wo es große Probleme gab? Ja, das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Jo. Und vielleicht sollte ich einfach mal für die Jetztzeit ein Beispiel geben, Problem, was sich darstellt, einfach noch mal so ein bisschen bildlich zeigen. Ja, das wäre ganz prima. Da kommen Vater und Mutter in die offene Beratung in unser Familienhilfezentrum. Sie haben dafür den Hinweis vom Schulsozialarbeiter bekommen, der gesagt hat, gehen Sie mal dahin, da kann Ihnen geholfen werden. Vater und Mutter machen sich Sorgen um ihren 13-jährigen Sohn. Ich nenne ihn mal Jens. Die Situation zu Hause beschreiben sie so, wir müssen immer sehr früh aus dem Haus gehen, um zur Arbeit zu kommen. So bemerkten sie gar nicht, dass Jens morgens nicht rechtzeitig aus seinem Bett kam, um zur Schule zu gehen. Dort kommt er entweder zu spät oder gar nicht an. Er schreibt sich zunächst erstmal selber Entschuldigungen, was dann aber auch den Lehrern auffällt. Die Eltern werden zum Gespräch eingeladen und erfahren von dem Lehrer die Situation ihres Sohnes. Er komme ständig zu spät, wäre unausgeschlafen oder er kommt gar nicht oder hat seine Hausaufgaben nicht, seine Noten sind abgefallen und auch sonst hat er sich sehr verändert. Es stellt sich in diesem Gespräch auch mit dem Sohn raus, dass er viel im Internet unterwegs ist, dass er bis spät in die Nacht chattet und dadurch nicht genug Schlaf bekommt. Die digitalen Kontakte von Jens erweisen sich auch als fraglich. Freundschaften in der realen Welt sind wie abgebrochen. Die Eltern sind auf diese Ansage der Lehrer sehr benommen, knöpfen sich den Jens vor und es hagelt Vorwürfe. Jens reagiert sehr aggressiv auf die Ansagen der Eltern und kapselt sich noch mehr ein. Die Eltern beschreiben dies und sagen, wir verlieren den Kontakt zu unserem Sohn. Wir brauchen Hilfestellung von außen, um wieder an unseren Sohn heranzukommen. So kommen sie zu der Beratung vom Paritätischen Familienhilfezentrum, sehen die Notwendigkeit auf Unterstützung und werden zum Jugendamt begleitet. Die Hilfe wird so eingesetzt, dass der Pari die Aufgabe übernimmt, diese Familie zu begleiten. Die Eltern werden beraten und der Mitarbeiter versucht, Kontakt sowohl zu den Eltern als auch zu Jens zu bekommen. Er bearbeitet mit ihnen gemeinsam Schritte, um aus dem Dilemma herauszukommen. Da gibt es natürlich kein Rezept. Man nehme und dann klappt das alles. Aber man könnte zum Beispiel gemeinsam überlegen, welche Familienregeln können von allen eingehalten werden. Oder welche Wünsche haben alle Familienmitglieder an den anderen? Oder welche gemeinsamen Unternehmungen können gefunden werden, um wieder in Kontakt zueinander zu kommen? Dazu gehört sehr viel Geschick, diese Familie zu begleiten, denn ihre eigenen Stärken sollen wieder entdeckt werden. Und sowohl Jens als auch die Eltern sollen in ihrer Problematik wertgeschätzt werden. Das Ziel ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Dafür gibt es dann einen Plan, den das Jugendamt mit Ihnen abspricht. Ist das richtig? Richtig. Das wird auch festgelegt und dazu kriegen Eltern und Mitarbeiter ein Protokoll, nach dem gearbeitet wird. Wie lange wird so eine Hilfe denn in der Familie durchgeführt? Das ist auch unterschiedlich. In der Regel gibt man den Eltern 1,5 bis 2 Jahre Zeit. Manchmal ist es schneller passiert, je nachdem, ob man die Knoten lösen konnte. Und manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Was wäre denn so die längste Zeit bei ganz schwierigen Fällen? Also da, wo wirklich, sag ich mal, sehr viel Arbeit reingesteckt werden muss. Das ist ja unterschiedlich in den einzelnen Familien. Ja, das ist eigentlich eine ganz schwierige Frage. Also es ist so, dass die Hilfen... Dafür sind wir bekannt. dass die Hilfen in einer bestimmten Zeit abgeschlossen sein sollen. Dass jede Familie so motiviert werden soll, dass sie wieder die Kraft hat, das alleine zu schaffen und man wieder rausgehen kann. Üblicherweise werden eben 1 bis 2 Jahre angesetzt, dass mit den Familien gearbeitet werden kann. Das ist ein Erfahrungszeitraum, in dem es geschafft werden kann. Weil man muss ja erstmal in die Familien reinkommen, man muss erstmal Vertrauen zu den einzelnen Mitgliedern bekommen und dann muss man ja die Schritte gehen, die gegangen werden müssen. Es finden allerdings auch immer Überprüfungen statt. Die Ziele werden immer wieder auch angeglichen. Wenn Ziele erreicht sind, brauchen die nicht mehr bearbeitet werden, aber es können auch Ziele dazukommen. Das heißt, nach 6 Monaten lädt das Jugendamt wieder ein, um zu überprüfen, was passiert, machen die Familien mit, ist das eine Möglichkeit, diese Hilfe weiter stehen zu lassen. Der Einsatz ist in der Regel 6 Stunden in der Woche. Das ist nicht viel. Das sind 2 Begegnungen und dazu kommen Vorbereitung, Nachbereitung, Bericht schreiben, Telefonate und Begleitung in den Alltag. Wie die Zeit dafür genutzt wird, das bleibt jeder Familie und jedem Mitarbeiter überlassen und wird ganz flexibel auf die Bedürfnisse der Familienmitglieder bezogen. Es gibt Klärungshilfen. Das heißt, Jugendamt weiß noch nicht, was ist da eigentlich los in der Familie. Die heißen Clearing. Die dauern nur 3 Monate. Und da wird dann überlegt, ob eine weitere Hilfe eingesetzt werden muss oder nicht. Und, um jetzt auf Ihre Frage zu kommen, es gibt auch Familien, die einfach eine Dauerbegleitung brauchen, weil die Eltern psychisch erkrankt sind, physisch erkrankt sind oder unter posttraumatischen Störungen leiden, in Strukturproblemfamilien zum Beispiel, wenn Alkoholkonsum stattfindet oder so, oder Menschen mit Behinderungen ihre Kinder trotzdem zu Hause halten dürfen, ist es eine Möglichkeit, diese Hilfen auch auf Dauer anzulegen. Die heißen dann dauerkompensatorische Familienbegleitung. Aber alle diese Maßnahmen oder alle diese Entscheidungen werden zusammen mit dem Jugendamt oder werden vom Jugendamt letztlich, ja, ich sag mal, festgeschrieben. Genau. Wir kommen so zum nächsten Musikstück. Wir hören jetzt Bill Withers, Lean on Me. There is a load you have to bear. Sie hören die Stimme der Senioren in Ihrem Lokalsender Radio RSG. Unser heutiges Thema: Familienhilfe in Solingen. Alles das, was Frau Rick eben erzählt hat, was der DPWV anbietet, bietet andere Organisationen, die wir eben erwähnt haben, auch an, mehr oder minder. Das heißt, es ist ein Beispiel, wie Familienhilfe hier in Solingen funktioniert. Aber der Herr Dr. Gödicke hat noch ein Problem mit dem Jens. Weniger ich mit dem Jens, als ich meine, der Jens hat ein Problem. Der ist 13-jährig und der hat ja ein furchtbares Schicksal zu erleiden. Er befindet sich in der Pubertät, noch neben seiner normalen Verhaltensauffälligkeit. Und die Pubertät ist ja bekanntlich die schwerste Zeit im Leben eines Menschen. Kann man da überhaupt helfen? Ist da eine Effizienz gegeben? Wie kann man so einem Jungen, der mit sich selber so viele Schwierigkeiten hat, und das gilt ja für Mädchen ebenso, und dann in solchen Familien, kann man da überhaupt helfen? Und gibt es überhaupt, wenn man die ganzen, das ganze Spektrum betrachtet, wo sie eingreifen, gibt es so eine Art Erfolgskontrolle? Gibt es so eine Messlatte, wem kann man oder wie viel Prozent kann man helfen und wie viel Prozent kann man nicht helfen? Ja, erstmal zum Jens. Ich denke, wir als Anbieter kriegen ja vorher schon so ein bisschen gesagt oder jedenfalls durch die Beratung auch den Eindruck, was ist in der Familie los. Da ist es dann auch ganz wichtig zu überlegen, welchen Mitarbeiter haben wir zur Verfügung, der da die Möglichkeit hat, einen Ruder rumzuwerfen. In dem Fall war es ein Mitarbeiter, der den Kontakt zu dem Jens herstellen konnte und der außerhalb der Familie ein Ansprechpartner wurde. Das ist einfach eine Situation, wo Eltern an ihre Grenzen geraten, aber jemand von außen die Hand reichen kann und sagen kann, komm, jetzt denken wir mal anders. Es ist ja auch immer wieder schwierig, die Jugendlichen aus ihrem Freundschaftsbereich, die so ticken, wie er ja gerne auch ticken möchte, herauszuholen und ihm andere Ziele zu setzen. Das ist nicht einfach, das ist klar. Zu der Frage der Effizienz: ja, es gibt Familien, die es schaffen. Ja, es gibt Familien, die es nicht schaffen. Und ja, es gibt auch Familien, die wiederkommen. Prozentual kann ich dazu jetzt eigentlich nicht konkret sagen, was ist Erfolg in der Sozialarbeit. Vielleicht noch ein Beispiel. Ein Mitarbeiter von uns kriegte nach 5 Jahren einen Anruf von einem Jungen, den er begleitet hat und der dann gesagt hat: hör mal, das war die beste Zeit in meinem Leben, dass du da warst. Ja, das ist doch ein richtiger Erfolg, wenn der junge Mann dann hinterher feststellt, genau das habe ich in meinem Leben, in diesem Lebensabschnitt gebraucht. Genau. Und das sind dann manchmal Erfolge, die erst Jahre später an uns herankommen, wo wir sagen, haben wir da überhaupt was geschafft? Aber das sind so Sachen, die man auch offen lassen muss. Da gibt es keine Messlatte. Aber es kommen auch Eltern, die dann am Ende der Hilfe kommen und sagen, das hat uns geholfen, vielen Dank. Herr Wagner. Frau Reck, nochmal zu den Beispielen und wie es in der Praxis läuft. Es hört sich ja fast so an, als ob jemand hat ein Problem und geht damit zu Ihnen und am nächsten Tag kommt ein Berater und hilft Ihnen. Ich kann mir aber vorstellen, dass Sie nicht unbegrenzte Kapazitäten haben. Das heißt, worauf müssen sich Familien einstellen? Auf bestimmte Wartezeiten? Gibt es Prioritäten? Wie läuft es dann ab? Der erste Schritt zur Beratung in das Familienhilfezentrum, das ist zeitnah möglich. Verzögerungen gibt es, wenn tatsächlich Hilfen beim Jugendamt angesagt werden. Da ist es so, dass sie oft Wartezeiten haben, bis sie da durch sind, mit diesem ganzen Verlauf, die Hilfe einzusetzen, mit dem Hilfeplangespräch und allem. Es gibt auch mal die Situation, wo ja keine Kapazität da ist oder das Team niemanden mehr aufnehmen kann. Dann werden aber auch andere Träger angefragt vom Jugendamt. Frau Reck, Sie haben zum Schluss noch einen Appell an alle Solinger Familien. Ich finde, es gehört ganz viel Mut zu sagen, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Ich brauche Hilfe. Und da möchte ich einfach gerne hier Mut machen, den Weg über die Beratung oder direkt zum Jugendamt zu gehen, um diese Hilfe zu beantragen. Das ist unser Ziel, dass Menschen wieder gut und ohne Probleme miteinander leben können. Ich habe große Hochachtung vor Eltern, die die Augen vor ihren Problemen nicht verschließen und sich Hilfe holen, bevor es zu spät ist. Vielen Dank, Frau Rick, für Ihre Ausführungen. Oh, bitte. Unsere Sendezeit geht nun zu Ende. Sie hörten die Stimme der Senioren, eine Sendung Ihres Bürgerfunks im Lokalsender Radio RSG. Ein herzlichen Dank an unseren Gast, Frau Almut Reck, und an die Teilnehmer der Sendung, Dr. Stefan Gödicke und Dieter Wagner, sowie an die technische Leitung André Müller. Hier ist noch eine Telefonnummer, unter der Sie mich heute bis 22 Uhr an einem der nächsten Tage erreichen können. Solingen 816772, nochmal 0212 816772. Einen Hinweis möchte ich noch geben auf die Internetseite der Stadt Solingen. Dort gibt es unter dem Suchbegriff Familienhilfe in Solingen eine Broschüre Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Angehörigen, in der vieles Wissenswerte zusammengefasst ist. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag und einen schönen sonnigen Frühling. Erkenntnisreiche Wochen bis zur nächsten Sendung. Wie immer am ersten Sonntag im Monat, gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir freuen uns, Sie bei unserer nächsten Sendung im Mai wieder begrüßen zu können. Ich bin Jürgen Hans und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir haben noch ein Lied, das zum Thema passt. Ja, das Lied ist von Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Die Stimme der Senioren. Das Magazin aus der Radiowerkstatt im katholischen Bildungswerk. When you're on the street.